Andacht vom 21.09.2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Eine Liebesgabe. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich werde heute mit dem Thema von gestern weitermachen. Nach unserem Live gestern sagte Daniel zu mir: Dieser eine Vers ist so reich, man kann unendlich darüber sprechen. Deshalb werde ich zurückgehen zu diesem unglaublichen Vers aus Epheser 1,3 und ich werde erneut aus der Passion lesen. Ich habe heute Morgen noch einmal darüber meditiert. Zur Wiederholung von gestern. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt wurde bereits über uns ausgeschüttet. Natürlich frage ich mich immer wieder, wenn wirklich jede geistliche Segnung über uns ausgeschüttet wurde, warum erleben das die Leute dann nicht? Und erinnert ihr euch? Segnung bedeutet jede einzelne Sache, die du brauchst, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. Der Segen hat also keine Begrenzung. Die Leute fragen mich immer wieder, was bedeutet das, Segnungen? Und ich habe es euch gesagt, es ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort aus zwei Begriffen und bedeutet wohlhabend erklären. Und wohlhabend hat nicht nur alleine mit Geld zu tun, es bedeutet absolut alles zu haben. Frieden, Gesundheit, Sieg, Versorgung, Weisheit. Alles, was du brauchst, um das zu erfüllen, wozu Gott dich auf diese Erde gestellt hat. Sie wurden dir also gegeben. Und wir haben gestern darüber gesprochen, wie du sie tatsächlich aktivieren kannst. Dennoch frage ich mich wirklich immer wieder, wenn Gott so viel getan hat, warum erlebt das dann nicht jeder Christ? Und ich komme immer wieder zum selben Schluss. Entweder sie wissen es nicht, und nun weißt du es, denn es steht hier und ich habe es dir erklärt, oder sie wissen nicht, wie sie darauf zugreifen können. Und Religion ist dabei eines der größten Probleme, denn die Religion sagt uns immer wieder, dass wir Gott überzeugen müssen, das zu tun, was Gott bereits getan hat. Aber schau, wie wunderschön die Passion das dann weiter beschreibt. Als eine Liebesgabe. Und hier ist ein Grund, warum so wenige Menschen dies tatsächlich erleben. Es heißt, dass dir die Segnungen nicht nur gegeben wurden, sondern sie wurden dir als Liebesgabe gegeben. Weißt du, es gibt Menschen, denen es wirklich schwer fällt, Liebe anzunehmen. Das hat mit ihrer Vergangenheit, ihrer Erziehung oder mit ihrem religiösen Verhalten zu tun. In dem Moment, in dem du versuchst, auch nur die kleinste Sache zu tun, um irgendetwas von Gott zu verdienen, hast du dich in Wirklichkeit selbst disqualifiziert, dass du Epheser 1,3 erlebst. Lass mich das noch einmal sagen. In dem Moment, in dem du versuchst, irgendetwas zu tun, egal was, beten, fasten, Bibel lesen, um Gott dazu zu bringen, dir irgendetwas zu geben, hast du dich selbst disqualifiziert, dass du Epheser 1,3 erleben kannst. Warum ist das so wichtig? Weil wir immer zu versuchen, mit Gott zu verhandeln. Wir versuchen immer zu etwas zu tun, um seine Segnungen zu bekommen. Doch eine Liebesgabe muss mit diesen Worten empfangen werden. Danke. Und du musst glauben, dass dich diese Person wirklich liebt. Stell dir vor, ich sage zu Daniel: Hey, ich habe eine Liebesgabe für dich. Daniel, komm mit mir, ich habe eine Liebesgabe für dich. Aber Daniel ist nicht sicher, ob ich ihn wirklich liebe, denn er denkt, dass ich einen geteilten Charakter habe. Ich bin nett, aber auch böse, weil ich ihn immer bestrafe. Und deshalb wird er in dem Moment, in dem ich sage, komm mit mir, gemischte Gefühle haben. Er wird Gefühle haben wie zum Beispiel, wenn ich mit ihm gehe, was wird er dann wirklich tun? Wird er mir den Fehler vorhalten, den ich gestern gemacht habe? Welchen Fehler habe ich denn gestern gemacht? Und sein Herz wird zurückgehen und nach etwas suchen, das er falsch gemacht hat. Die Bibel sagt, wenn uns unser Gewissen verklagt, haben wir keine Freiheit, vor Gott zu kommen. Nicht, wenn Gott uns anklagt, wenn uns unser Gewissen anklagt. Es gibt also viele Christen, die Epheser 1,3 niemals erleben, weil sie nie begriffen haben, dass alle Segnungen Liebesgaben sind und nicht verdient werden können. Dies sind die Worte, über die ich heute Morgen nachgedacht und meditiert habe, als ich die Schriftstelle anschaute. Weißt du, in diesen paar Versen wird Liebe viermal erwähnt. Als erstes, es ist eine Liebesgabe. Dann im nächsten Vers steht, und in Liebe erwählte er uns. Und dann sagt er, in seiner großen Liebe hat er uns bestimmt. Und schließlich sagt er, dass er uns mit derselben Liebe liebt, mit der er Jesus liebt. Als ich diese Verse heute Morgen durchgegangen bin, dachte ich, wow, viermal spricht Gott über Liebe und viermal versucht er uns davon zu überzeugen, wie tief er uns liebt. Deshalb saß ich heute Morgen einfach in meinem Sessel und habe es genossen, dass ich geliebt bin. Und ich begann mich zu fragen, ist das der Grund, warum so wenige Christen tatsächlich alle Segnungen erleben? Wenn du keine tiefe Überzeugung in deinem Herzen hast, wie sehr du von Gott geliebt bist, wie kannst du dann offene Hände haben? Wie kannst du dann Danke, Danke sagen, und zwar den ganzen Tag lang? Denn einer der ersten Schlüssel von nehmendem Glauben ist, Danke zu sagen. Plötzlich realisierte ich, je mehr wir davon überzeugt sind, dass wir geliebt sind, desto mehr Segnungen erleben wir. Hör zu, es besteht ein riesiger Unterschied darin, ob du gesegnet bist und ob du Gottes Segnungen an himmlischen Orten in Christus Jesus erlebst. Denke nur an den einen Vers, über den ich so gern spreche. Ich habe darüber die zweite Predigt meines Lebens gehalten, als ich 16 Jahre alt war. Er steht in Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt dem nichts hinzu. Siehst du, es gibt zwei Arten von Segnungen. Eine von ihnen bringt absolut keinen Stress mit sich und die andere bringt sehr viel Stress mit sich. Ich kenne viele Menschen, die finanziell sehr gesegnet sind. Aber den Stress, mit dem ihre Segnung verbunden ist, möchte ich nicht haben. Überleg doch nur, wie viele Menschen in ihrem Beruf gesegnet sind. Sie sind sehr erfolgreich. Aber den Preis, den sie dafür bezahlen mussten, möchte ich niemals bezahlen. Sie opferten Beziehungen, sie opferten ihre Gesundheit, sie opferten ihren Frieden. Aber sie sind dennoch gesegnet in ihrem Berufsleben. Ich kenne viele Menschen, die sehr gesegnet sind, also gesegnet in ihrem Dienst. Aber hört zu, ich möchte so einen Segen in meinem Dienst nicht. Denn ihr Leben macht noch nicht einmal Spaß. Sie sind voller Sorgen, voller Druck, voller Stress. Ihre Ehe ist ein Chaos, aber sie haben dennoch einen riesigen Dienst. Es gibt eine so hohe Burnout- und Depressionsrate unter Pastoren in Amerika, besonders bei Pastoren von riesigen Gemeinden. Also überleg dir das. Ja, sie sind in bestimmten Bereichen ihres Lebens gesegnet. Aber das ist nicht der Segen, von dem Epheser 1,3 spricht. Epheser 1,3 spricht von einem Segen, der absolut keine Nebenwirkungen hat. Du wirst nicht gestresst, wenn du diesen Segen erlebst. Du musst deine Gesundheit nicht opfern. Du musst deine Beziehungen nicht opfern. In Wirklichkeit bekommst du Gesundheit und du bekommst gute Beziehungen. In diesem Segen sollst du leben. Das ist Gottes Sehnsucht. Aber er ist eine Liebesgabe. Deshalb musst du an den Punkt kommen, an dem du tief in deinem Herz davon überzeugt bist, dass der Segen von Liebe motiviert ist und dass er ein Geschenk ist. Und wenn er ein Geschenk ist, kannst du ihn nicht verdienen und du kannst ihn auch nicht zurückzahlen. Nun werde ich die Brasilianer bestimmt schockieren, denn es gibt ein portugiesisches Wort, das ich nicht besonders mag, und das ist das portugiesische Danke. Überleg mal, was es wörtlich bedeutet. Es bedeutet, dass ich dir nun zu Dank verpflichtet bin. Ich schulde dir etwas. Und wenn du genau nachdenkst, und ich weiß, dass den Brasilianern das gar nicht bewusst ist, dann ist genau das ein sehr starker Teil ihrer Kultur. Sie wollen dir immer etwas zurückzahlen, wenn du ihnen etwas gibst. Es ist schwer für Brasilianer, etwas einfach zu nehmen und zu genießen, denn sie haben das Gefühl, dass sie dir nun etwas schulden. Und genau das macht die Religion. Und deshalb können wir Epheser 1,3 nicht erleben. Ich sage lieber, ich bin so dankbar. Das gefällt mir besser. Und ich sage euch warum. Erstens mag ich keine Geschenke mit Bedingungen. Wenn du mir etwas aus freien Stücken gibst und ich muss es dir nicht zurückzahlen, danke, dann freue ich mich sehr. Aber wenn du mir etwas gibst und mir dann das Gefühl vermittelst, dass ich dir nun etwas schulde, dann möchte ich dein Geschenk gar nicht haben. Ich möchte einfach aus der Freiheit meines Herzens geben. Genau das sagt Paulus. Gib aus freiem Herzen. Aber überleg mal, wie tief es in unserer menschlichen Natur verankert ist, dass wir immerzu etwas austauschen wollen. Und wenn wir diese Einstellung nicht wirklich tief in unseren Herzen verändern, wie sollen wir dann jemals Epheser 1,3 erleben? Wir müssen mit komplett offenen Händen kommen und verstehen, dass Gott uns tief liebt. Deshalb gibt er uns ein Geschenk. Gott fühlt sich niemals verpflichtet, uns Segnungen zu geben. Gott schaut uns an, Gott liebt uns vollkommen und er sagt, ich werde dir ein Geschenk geben. Wenn wir das erst einmal begreifen und unser Herz in dieser Hinsicht wirklich korrigieren und wenn wir gleichzeitig verstehen, wie tief wir geliebt sind, dann werden wir Epheser 1,3 erleben. Ich musste mein Herz ebenfalls ändern und das war für mich sehr schwer. Doch wir müssen es tun, denn jede einzelne Gabe, die wir jemals erhalten, ist motiviert von Liebe und nicht aus Verpflichtung. Sie ist ein Geschenk. Sie ist umsonst. Du kannst sie nicht zurückzahlen. Du kannst sie nicht verdienen. Du kannst nicht dafür beten, dass du sie erhältst. Du kannst nicht dafür fasten, dass du sie bekommst. Und du bekommst sie auch nicht, weil du ein guter Christ bist. Selbst wenn du 10% gibst, kannst du sie nicht empfangen. Die einzige Art und Weise, wie du dieses Geschenk tatsächlich erleben kannst, ist, indem du Danke sagst und es ergreifst. Doch du kannst es nicht tun, solange du die Motivation hinter dem Geschenk nicht verstehst. Denn jede einzelne Segnung in der Himmelswelt ist eine Liebesgabe. Oh, ich wünschte, wir würden unsere Herzen viel mehr für Gottes tiefe Liebe für uns öffnen. Und ich sehne mich wirklich danach, dass wir begreifen, dass dies ein Geschenk ist. Und es ist kein Geschenk, das er dir jeden Tag geben wird. Es ist ein Geschenk, das er dir bereits ein für alle Mal gegeben hat. Er wird dir also keine Liebesgaben geben. Es steht hier in der Vergangenheitsform. Das heißt, die Liebesgabe wurde bereits über dir ausgeschüttet. Jede einzelne Segnung in der Himmelswelt wurde mir gegeben, doch sie ist motiviert von Liebe. Leute, wenn ihr das verstehen könntet, würdet ihr nie wieder versuchen, mit Gott zu verhandeln. Nie wieder würdet ihr versuchen, Gebet zu benutzen, um gesegnet zu werden. Nie wieder würdet ihr versuchen, Fasten zu benutzen, um gesegnet zu werden. Nie wieder würdet ihr irgendetwas an irgendjemand geben, um etwas zurückzubekommen. Nie, nie, nie. Ihr würdet in dieser permanenten Haltung des Empfangens leben und in dieser permanenten Haltung des Gebens. Schau, wenn wir geben, werden wir empfangen. Ja, das ist ein universelles Gesetz. Ja, natürlich werden wir immer das ernten, was wir säen. Doch ich hatte heute Morgen einen unglaublichen Gedanken, den ich so noch nie in meinem Leben gedacht habe. Ich bin von ganzem Herzen überzeugt vom Gesetz von Saat und Ernte und Debbie ebenfalls. Wir leben danach, seit wir verheiratet sind. Aber heute hatte ich einen Gedanken, den ich so noch nie in meinem ganzen Leben gedacht habe. Bist du bereit für etwas Neues? Der neue Gedanke ist: Im neuen Bund beginnt das Gesetz von Saat und Ernte nicht mit Säen, sondern es beginnt mit Ernten. Wo auf der Welt ist so etwas schon einmal passiert? Du kannst nicht ernten, wenn du nicht zuerst gesät hast. Aber schau dir den fantastischen, perfekten neuen Bund an. Jesus Christus hat den Samen gepflanzt, damit du mit der Ernte beginnen kannst. Und anschließend setzt du einfach diesen Kreislauf fort. Was für ein verrückter Gedanke. Ja, Saat und Ernte funktioniert, aber du fängst nicht mit der Saat an, du fängst an, das zu sehen, was Jesus Christus bereits für dich gepflanzt hat. Gott, der fantastische Vater, sagte: Ich werde jedem Einzelnen, der an mich glaubt, eine Liebesgabe geben. Und ich werde es durch das tun, was Jesus Christus durch sein Leben, seinen Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt erreichen wird. Dadurch gebe ich jedem von meinen Kindern bereits im Voraus eine riesige Ernte. Ich werde ihnen jeden einzelnen Reichtum geben, den sie benötigen werden. Alles. Und dann hoffe ich, dass sie in den Kreislauf von Saat und Ernte eintreten. Was heißt das praktisch? Du beginnst, indem du zuerst nimmst, bevor du pflanzt. Und wenn du es genommen hast, sagst du: Wow, das ist so großzügig, es ist zu viel für mich. Was mache ich nur mit so viel Großzügigkeit? Was mache ich mit so vielen Geschenken? Und der Vater sagt: Teile sie einfach auf. Teile sie auf in Früchte, die du isst, und in Samen, die du wieder pflanzt. Und du pflanzt nicht, weil du etwas ernten musst, denn du hast bereits geerntet. Nun pflanzt du nicht mehr, weil du immer mehr und mehr haben willst, denn du hast bereits alles. Du pflanzt, weil du den Kreislauf am Laufen halten willst. Dadurch bleibt dein Herz frei von der Liebe zu Dingen und gleichzeitig demonstrierst du allen Menschen um dich herum das großzügige Wesen Gottes. Ich kann ehrlich sagen, dass ich nun schon seit langer Zeit nicht mehr sähe, weil ich etwas ernten will. Ich sähe, weil ich großzügig sein will. Bevor ich den neuen Bund voll ergriffen habe, hatte ich gesät, weil ich etwas ernten musste. Doch seit langem sähe ich nicht mehr, um zu ernten, sondern weil ich das großzügige Herz meines wunderbaren Gottes demonstrieren möchte. Wenn du diese Herzenshaltung erst einmal eingenommen hast, wird dich die Ernte ständig überwältigen. Denn auch wenn du nichts mehr ernten musst, erntest du dennoch, einfach weil es Teil des Prozesses ist. Du denkst, das ist so eine riesige Ernte, was soll ich damit machen? Sähe einfach weiter. Sähe einfach weiter und du wirst zu einem radikal großzügigen Christen werden, der gleichzeitig niemals Mangel hat. Wenn du anfängst zu ernten, bevor du auch nur einen Samen gesät hast, dann hast du gelernt, im neuen Bund zu leben. Ich schaue zurück auf unsere Reise mit Jesus, auf Debbies und meine, und ich erinnere mich, wie Gott meine Augen geöffnet hat und mir zeigte, wie wunderbar und erstaunlich der neue Bund ist. Und wie Religion jeden Tag versucht, an unsere Tür zu klopfen, um uns wieder dazu zu bringen, etwas zu tun, damit wir etwas empfangen. Wir mussten lernen, unser Herz permanent vor dieser Einstellung zu bewahren. Ich bin jeden Tag überwältigt über Gottes Güte, also wirklich jeden Tag. Seine Liebesgabe wurde mir bereits gegeben. Und es war keine Verpflichtung, es war eine Liebesgabe. Überleg dir das. Wir geben so viele Geschenke in unserem Leben aus Verpflichtung heraus. Wir gehen irgendwo hin und fühlen uns verpflichtet, etwas zu geben. Zum Beispiel werde ich bald zu Daniels Hochzeit gehen. Tja, und wenn man auf eine Hochzeit geht, muss man ein Geschenk mitbringen. Dann überlegen wir, was könnten wir schenken? Und wir geben irgendetwas. Doch diese Mentalität ist wirklich falsch. Sie ist falsch für Christen, die im neuen Bund leben. Reinhard, bedeutet das, dass du zu Daniels Hochzeit gehst und ihm nichts schenkst? Nein, nein, nein, du verstehst mich nicht. Ich gehe nicht nur zu seiner Hochzeit, ich halte seine Hochzeit. Doch als ich erfahren habe, dass Daniel vielleicht heiraten wird, habe ich nie gedacht, oh du meine Güte, ich muss ihm etwas schenken, wenn er heiratet. Das Gegenteil war der Fall. Ich dachte, ja, nun kann ich ihm noch mehr schenken. Wenn wir erst einmal im neuen Bund leben und verstehen, dass jede Segnung eine Liebesgabe ist, weißt du, was dann passieren wird? Wir werden anfangen, Gottes Herz zu demonstrieren und genau so handeln. Gib einfach Liebesgaben, wo immer du hingehst. Am Montag werden Debbie und ich nach Europa fliegen, um Konferenzen in der Schweiz und in Deutschland zu machen und eine Hochzeit in Italien zu halten. In der Schweiz werde ich im Haus unserer wunderbaren Freundin Zita wohnen. Und Zita hat ganz klar gesagt, hör zu, dies wird immer dein Zuhause sein. Jesus sagte, wenn du um meinetwillen Häuser aufgibst, wirst du das hundertfach zurückbekommen. Ich habe Häuser auf der ganzen Welt und jetzt habe ich auch eines in der Schweiz. Denn Zita hat gesagt, das wird immer dein Haus sein. Und sie hat auch ganz ernsthaft gesagt, dass ich niemals irgendetwas mitbringen muss, nur mich selbst. Und deshalb fühle ich mich ehrlich nicht dazu verpflichtet, irgendetwas mitzubringen. Ich liebe sie und sie liebt mich. Ich liebe ihren Ehemann, ich liebe ihre Kinder. Ich spüre einfach die Liebe, die an diesem Ort herrscht. Ich fühle mich also nicht verpflichtet. Aber dennoch denke ich schon seit einigen Wochen darüber nach, dass ich dieses Mal gerne etwas mitbringen will. Einfach weil ich so dankbar bin und auch wegen dem, was ich vom neuen Bund verstanden habe. Also, Zita, sag mir nicht, dass ich nichts mitbringen muss, denn ich werde etwas mitbringen und ich überlege sorgfältig, was für ein besonderes Geschenk ich mitbringen kann. Es ist keine Verpflichtung, es ist eine Liebesgabe. Was würde passieren, wenn jeder Christ auf der Welt Epheser 1,3 verstehen würde? Alles wurde mir gegeben, weil es eine Liebesgabe ist. Wenn unser Herz wirklich ergreifen würde, wie tief wir geliebt sind und dass wir deshalb jede Segnung erhalten haben, weißt du, was wir dann tun würden? Wir würden überall auf der Welt, auf der ganzen Welt Liebesgaben verteilen. Wir wären gar nicht in der Lage, alles zu behalten, denn die Liebe, die hinter dem Geschenk steht, würde uns überwältigen. Weißt du, am Anfang war ich überwältigt von jeder Segnung. Doch heute berühren mich die Segnungen noch nicht einmal mehr, sondern ich bin berührt durch die Liebe. Ich denke gar nicht mehr über jede Segnung nach, sondern ich denke über den Liebhaber nach, der hinter jeder Liebesgabe steht. Wenn wir Christen in unseren Herzen von der Liebe eingenommen wären, die hinter den Liebesgaben steht, wären wir die liebevollsten Menschen auf der Welt. Wir würden bei der Ernte anfangen und allein das würde uns überwältigen. Ich habe doch noch gar nicht gesät. Ich habe doch noch gar nichts getan. Und ich habe bereits eine riesige Ernte durch all diese Segnungen. Wow, daraus will ich etwas machen. Und dann würdest du mehr über Säen nachdenken als übers Festhalten. Was würde passieren? Wir Christen würden so leben, wie Jesus das über uns gesagt hat, damit die ganze Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind, durch die Liebe, die wir füreinander haben. Noch ein letzter Gedanke. Ich wollte eigentlich auch über die anderen Verse sprechen, aber dafür haben wir wohl keine Zeit. Doch schau, er hat jede Segnung über uns ausgeschüttet als Liebesgabe. Und dann sagt er, von unserem wunderbaren himmlischen Vater. Darf ich dir etwas sagen? Du hast vielleicht einen guten Vater gehabt oder vielleicht auch einen schlechten Vater. Doch das ist nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass du als Christ nun den besten Vater in der ganzen Welt hast. Nun musst du eine Entscheidung treffen. Willst du aus dem Schmerz leben, den dir dein natürlicher Vater zugefügt hat? Oder lebst du aus der Liebesgabe, die dir dein himmlischer Vater gegeben hat? Ich sage das nochmal. Du musst die Entscheidung treffen. Lebst du aus dem Schmerz, den dir dein natürlicher Vater zugefügt hat? Lebst du aus dem Mangel, den dein natürlicher Vater verursacht hat? Aus dem Mangel an Liebe, dem Mangel an Freundlichkeit, dem Mangel an materiellem Segen? Oder lebst du aus der großzügigen Liebesgabe, die dein himmlischer Vater dir bereits gegeben hat? Lass los, was immer du mit deinem natürlichen Vater erlebt hast. Vergib von ganzem Herzen und bedenke, dass hinter jeder einzelnen Segnung, die dir bereits gegeben wurde, nicht nur das vollbrachte Werk von Jesus Christus steht, nicht nur der neue Bund, nicht nur eine Liebesgabe, sondern der absolut wunderbarste himmlische Vater, der niemals aufhört, dich zu lieben. Weißt du, mein Vater tat das Beste, was er konnte, aber es war nicht besonders gut. Aber das hat für mich keine Relevanz. Ich liebe meinen Vater. Wir haben heute eine sehr gute Beziehung. Er wusste einfach nicht, wie er es besser machen sollte. Als Kind hat das sehr viel Leid für mich verursacht. Doch heute habe ich begriffen, dass es nicht mehr relevant ist, was mein irdischer Vater getan hat, weil ich meinen himmlischen Vater erkannt habe. Ich kann mich entscheiden, welche Botschaften ich auf mein Herz schreibe. Botschaften über diesen unwahrscheinlich liebevollen Vater oder Botschaften über den nicht perfekten Vater. Und ich habe angefangen, die richtigen Botschaften auf mein Herz zu schreiben und die anderen Botschaften zu überschreiben. Wenn ich heute das Wort Vater denke, denke ich liebevoll, fürsorglich, freundlich. Ich denke an Liebesgaben, die über mir ausgeschüttet sind und kein Ende haben. Ich denke daran, dass ich ernten darf, bevor ich irgendetwas gesät habe. Der neue Bund ist besser, als du es dir vorstellen kannst. Wir haben eine Dame in unserem Mentoring, die ich sehr gerne einmal treffen würde. Sie lebt in Kanada. Ich meine, sie hat russisch-deutsche Wurzeln. Sie ist in einem religiösen System aufgezogen worden und hat durch die Art, wie Gott uns gebraucht, den neuen Bund gefunden. Vor kurzem habe ich sie online in unserem Mentoring getroffen und ich habe einen Fehler gemacht. Ich sagte zu ihr in einem Live-Mentoring, dass sie mir persönlich über Telegram jede Frage schicken kann, die sie hat. Oh, du meine Güte, es hört nicht auf. Ich dachte, vielleicht muss ich alles andere, was ich tue, beenden und nur ihre Fragen beantworten. Sie ist so überwältigt vom neuen Bund und sie merkt gar nicht, wie oft sie folgende Worte gesagt hat: Das wird jedes Mal noch besser. Je mehr sie von der Schönheit des neuen Bundes entdeckt, desto öfter sagt sie: Das wird jedes Mal noch besser. Ich glaube nicht, dass wir fähig sind, die Tiefe des neuen Bundes voll zu verstehen, bis wir irgendwann vor unserem geliebten Jesus stehen. Und wir können auch vorher nie die Tiefe seiner enormen Liebe begreifen. Seine Segnungen waren nie eine Verpflichtung. Es sind Liebesgaben, motiviert durch unseren liebenden Vater. Warum machst du heute nicht Folgendes? Vielleicht musst du gleich nach diesem Live zur Arbeit gehen. Dann kannst du es auch später machen, aber sonst mache es am besten jetzt gleich. Schließ deine Augen und gehe in dein Herz. Dann sagst du immer wieder: Wie kannst du mich so tief lieben? Ich verstehe es nicht, aber ich genieße es und ich empfange es. Und ich erfreue mich daran. Und dann genießt du einfach, dass du vollkommen geliebt bist. Du siehst in deinem Herz, wie du umarmt wirst. Und du sagst immer wieder: Herr, all diese Segnungen haben nichts mit mir zu tun. Sie haben ausschließlich mit deiner Liebe zu tun. Ich habe diese Liebe empfangen. Danke. Und danke, dass du mir niemals etwas gegeben hast, das nicht von vollkommener Liebe motiviert war. Was würde passieren, wenn dies eine Herzenswahrheit für uns wäre? Die Menschen um uns herum würden tief berührt werden. Gestern hatte ich ein wunderschönes Gespräch mit der Dame, die uns hier im Haus beim Putzen hilft. Sie versucht herauszufinden, wer wir sind. Sie sagte zu mir: Ihr könnt keine Katholiken sein, denn ihr hört Gott. Und Katholiken hören Gott nicht. Ihr könnt keine Evangelikalen sein, weil ihr trinkt. Und Evangelikale trinken nicht. Außerdem könnt ihr keine Evangelikalen sein, weil ihr keine 10% gebt. Ihr gebt ständig großzügig aus eurem Herzen heraus. Wer seid ihr wirklich? Haha, wer sind wir? Wir sind die geliebten Kinder eines unwahrscheinlich liebevollen Vaters. Und dieser unwahrscheinlich liebevolle Vater hat bereits Liebesgaben für uns freigesetzt, die unbegrenzt sind. Und er wartet darauf, dass wir sie zuerst ergreifen und dann säen. Möge jeder, der diese Botschaft hört, diese echte Erfahrung machen, damit er nie wieder säen muss, um etwas zu ernten. Stattdessen kannst du für den Rest deines Lebens großzügig säen, weil du im neuen Bund zuerst geerntet hast, bevor du jemals etwas gesät hast. Und ich spreche nicht nur über materielle Dinge. Ich spreche über Liebe. Ich spreche über Zeit. Ich spreche über Fähigkeiten. Ich spreche über jeden Bereich in deinem Leben. Er ist alles. Gib alles. Leute, es war wundervoll. Ich weiß nicht, ob ihr es genossen habt. Ich habe es genossen. Morgen sind wir zurück. Und denk daran, gib heute der Versuchung nicht nach, irgendetwas zu tun, um Gott dazu zu bringen, dich zu segnen. Wenn diese religiöse Denkweise versucht, in dein Herz zu schleichen, dann widerstehe. Wenn du dich verleitet fühlst, irgendetwas zu tun, um Gott dazu zu bringen, gute Dinge für dich zu tun, dann widerstehe sehr schnell, sage, das ist Religion. Und dann sagst du, danke Jesus, du hast alles getan. Danke, dass du mir die Ernte gegeben hast. Ich werde einfach ernten, ernten, ernten. Widersteh der Religion immerzu. Dann wirst du die strahlendste, großzügigste und fantastischste Person auf dieser Erde werden. Wir sehen uns morgen, Leute. Danke fürs Zuhören.